Pelageja Vlasova erhält einen Parteiauftrag. Iwan Wesowtschikow erkennt seinen Bruder nicht mehr. Hat ihn Pavel geschrieben? Nein. Ich bin in großer Sorge um ihn. Ich weiß zum Beispiel nicht einmal, ob sie ihm genug zu essen geben. Oder ob er nicht etwa friert. Bekommen Sie dort eigentlich Decken? In Odessa gab es Decken. Ich bin sehr stolz auf Pavel. Ich habe Glück. Ich habe einen Sohn, der nötig ist. Lob des Revolutionärs. Manche sind zu viel, wenn sie fort sind, ist es besser. Doch wenn er nicht da ist, fehlt er. Wenn die Unterdrückung zunimmt, werden viele entmutigt, aber sein Mut wächst. Er organisiert seinen Kampf um den Lohngroschen, um das Teewasser und um die Macht im Staat. Er fragt das Eigentum, woher kommst du? Er fragt die Ansichten, wem nützet ihr? Wo immer geschwiegen wird, dort wird er sprechen. Und wo Unterdrückung herrscht und von Schicksal die Rede ist, wird er die Namen nennen. Wo er sich zu Tisch setzt, setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch. Das Essen wird schlecht und das Eng wird erkannt, die Kammer. Wohin sie ihn jagen, dorthin geht der Aufruhr. Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe dort. Guten Tag, Iwan. Guten Tag, Nikolai. Ich freue mich, dich immer noch in Freiheit zu sehen. Ich wollte mich nur wieder einmal nach Pelageja Nilowna umsehen und dir einige von unseren Zeitungen bringen. Aha. Die Verhaftungen sind sehr schlimm für die Partei. Sidor und Pavel zum Beispiel wissen viele von den Adressen der Bauern, die unsere Zeitungen lesen wollen. Aber niemand von uns darf zu ihnen. Wir haben deshalb um Besuchserlaubnis für Sie nachgefragt. Ich verstehe. Ich habe auch schon gedacht, dass man überall mit den Bauern reden sollte. Da müsste man noch mit vielen Leuten reden. 120 Millionen Bauern, das könnt ihr ja gar nicht. Überhaupt. Revolution. Das geht nicht in diesem Land. Mit diesen Leuten. Der Russe wird nie eine Revolution machen. Das ist eine Sache für den Westen. Die Deutschen, das sind Revolutionäre. Die werden eine Revolution machen. Aus einigen Gouvernements hört man, dass die Bauern schon Gutshöfe zerstören und Gutsherrenland in Besitz nehmen. Sie beschlagnahmen Getreide und andere Vorräte der Gutsbesitzer und verteilen sie an die Hungernden. Die Bauern kommen in Bewegung. Was bedeutet das schon? Lesen Sie einmal, was bereits die fortschrittlichen Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts über die Psychologie des russischen Bauern geschrieben haben. Gern. Ich habe jetzt das Protokoll des dritten Parteitags lesen können, dank Nikolai Iwanowitschs Unterricht im Lesen und Schreiben. Das ist auch wieder so eine Verrücktheit von eurem Lenin, dass er dem Proletariat einreden will, es könne in der Revolution die Führung übernehmen. Solche Lehren werden noch den letzten Rest der Möglichkeit vernichten, dass eine Revolution stattfindet. Sie schrecken das fortschrittliche Bürgertum doch einfach ab, Revolution zu machen. Wie denken Sie darüber, Pelageja Nilowna? Führen ist sehr schwer. Schon der Metallarbeiter Sigorski macht mir das Leben sauer mit seinem Eigensinn. Und gebildeten Leuten kann man überhaupt nichts beweisen. Könnt ihr eure Zeitung nicht etwas unterhaltender schreiben? Das liest doch niemand. Wir lesen sie nicht zur Unterhaltung, Nikolai Iwanowitsch. Oho. Was ist denn? Wo hast du denn das schöne Zarenbild hingehängt? Das Zimmer sieht ganz kahl aus. Ich habe mir gedacht, ich hänge es einmal für einige Zeit weg. Es ist langweilig, wenn man es immer vor sich hat. Übrigens, warum steht in eurer Zeitung nichts über die Missstände in den Schulen? Ich meinte ja nur, weil es langweilig ist, kannst du doch das Bild nicht weggehängt haben. Sagen Sie das nicht. Nikolai Iwanowitsch will immer etwas Neues. So? Jedenfalls sehe ich es nicht gern, wenn man mich als einen Idioten behandelt. Ich habe dich etwas in Bezug auf eure Zeitung gefragt. Ich kann mich nicht erinnern, Nikolai, dass sich in deiner Wohnung je irgendetwas geändert hätte. Schon der Rahmen hat 12 Rubel gekostet. Dann kann ich ja den Rahmen wieder hinhängen. Du hast mich immer für einen Dummkopf gehalten, Ivan. Deshalb bist du selbst ein Dummkopf. Ich bin überrascht, Nikolai. Deine hetzerischen Reden und deine verächtliche Haltung gegenüber unserem Zaren wundern mich. Du scheinst ein Agitator geworden zu sein. Du hast auch so einen entschlossenen Blick bekommen. Es ist geradezu gefährlich, dich anzuschauen. Ärgern Sie Ihren Bruder nicht. Er ist ein sehr vernünftiger Mensch. Ich habe ihn daran erinnert, wie der Zar am blutigen Sonntag die 1000 Arbeiter hat niederschießen lassen. Und da viele Kinder bei ihm etwas lernen, ist es sehr wichtig, was er über die Zustände sagt. Außerdem hat er mindestens 20 Leuten von uns Lesen und Schreiben beigebracht. Hoffentlich hast du, als du sie lesen lehrtest, auch etwas gelernt. Nein, ich habe gar nichts gelernt. Diese Leutchen verstehen noch sehr wenig vom Marxismus. Ich will sie nicht kränken, Frau Vlasova. Es ist natürlich eine sehr komplizierte Sache und ohne einen geschulten Kopf überhaupt nicht verstehbar. Die Eigentümlichkeit dabei ist, dass die Leute, die es nie verstehen werden, es wie warme Semmeln hineinfressen. Der Marxismus an sich ist nicht schlecht. Er hat sogar manches für sich, wenn natürlich auch große Lücken da sind und Marx in einigen entscheidenden Punkten die Sache direkt falsch sieht. Ich könnte da allerhand zu diesem Thema sagen. Natürlich ist das Ökonomische wichtig, aber nicht nur das Ökonomische ist wichtig. Es ist auch wichtig. Soziologie? Ich verspreche mir zum Beispiel ebenso viel von der Biologie. Ich frage, wo ist das Allgemeinmenschliche in dieser Lehre? Der Mensch wird sich immer gleich bleiben. Aber er hat sich schon ziemlich geändert, nicht wahr? Frau Lassowa, ich erkenne meinen Bruder nicht mehr.